1115 stirbt die Markgräfin Mathilde von Tuszien und der Kaiser, der wohl vorher mit ihr ein Abkommen geschlossen, bricht auf, ihr Erbe anzutreten, obwohl es in Deutschland so übel aussieht. Es gelingt ihm ohne Heeresmacht, durch geschickte Unterhandlungen und berechnete Zuwendungen sich in den Besitz der Erbschaft zu setzen, von der er nicht nur die Reichslehen, sondern auch die Eigengüter in Anspruch nimmt. In Bologna lernt er den berühmten Rechtslehrer Irnerius oder Werner kennen, der das römische Recht erneuert und wirkungsvoll für den Kaiser, der ja Rechtsnachfolger der alten Cäsaren ist, neu begründet. Der Versuch Heinrichs, durch eine Aussöhnung mit dem Papst seine Stellung zu stärken, scheitert, da Paschalis aus Rom flüchtet. In Rom lässt sich der Salier durch den ihm ergebenen Erzbischof Burdinus, den er später auch zum Gegenpapst macht, nochmals mit seiner Gemahlin krönen. Inzwischen reift das Problem der Investitur zur Verhandlung, zumal Papst Calixtus II. Über den persönlichen Hass hinwegzusehen vermag. Beide Streitlager haben indessen mit viel Logik versucht, dem weltlichen und dem geistlichen Standpunkt gerecht zu werden. Die Gegensätze haben sich überall müde gekämpft, in der Kirche, aber auch in Deutschland. Der scharfsinnige Abt Ivo von Chartres hat die erlösende Formel gefunden, die Übergabe von Ring und Stab als geistliche Rechte der Kirche zu überlassen, dem Gewählten aber das Symbol der staatlichen Herrschaft, das Zepter durch den Kaiser oder seinen Vertreter überreichen zu lassen. Trotz neuer Schwierigkeiten marschiert der Gedanke der Verständigung, als die deutschen Fürsten die Vermittlung übernehmen. Es geschieht bei gleichzeitiger Lösung des inneren Streites, in dem im gleichen Jahre 1121 zu Würzburg ein Reichsfrieden abgeschlossen wird, der die Rückgabe des entfremdeten Kirchen- und Krongutes und die Lösung der Frage der Investitur als Bedingungen enthält. Auch die Kurie zeigt nun ernsthaft Verhandlungswillen. 1122 findet zu Worms ein großer Reichstag statt, der mit einer Synode verbunden wird. Im Wormser Konkordat kommen hier geistliche und weltliche Macht zu einem Ausgleich. Die Investitur mit Ring und Stab wird der Kirche zugestanden, der Kaiser aber erteilt die Regalien durch die Verleihung des Zepters, wahrt also das Recht der Krone an dem Kirchengut. In der Frage, ob die weltliche Verleihung vor oder nach der vollzogenen kirchlichen Weihe erfolgen soll, wird zwischen Deutschland einerseits, Italien und Burgund andererseits unterschieden. In Deutschland kommt der Kaiser zuerst, kann also einen missliebigen Kandidaten ohne Schwierigkeiten ausschalten. In den beiden anderen Ländern aber geht die kirchliche Weihe voraus. Die Belehnung muss innerhalb von 6 Monaten nachgeholt werden. So werden in der Folge dem Kaiser diese Lehen immer mehr entgleiten, was in Burgund zugunsten der größeren Selbstständigkeit der Bischöfe, in Italien zugunsten der Städte geschehen ist, die den Bischöfen die Regalien entreißen. Die Wahl der Bischöfe und Äbte aber soll ohne Simonie und ohne Gewaltsamkeit in Gegenwart des Kaisers vor sich gehen. Bei zwiespältiger Wahl jedoch soll der Kaiser nach dem Rate oder dem Urteil des Metropolitan und der zur Provinz gehörigen Bischöfe der vernünftigen Partei Zustimmung und Hilfe gewähren. Der Kirchenstaat aber wird souverän, da die römische Kirche ausdrücklich ausgenommen erscheint. Das Wormser Konkordat wird als Reichsgesetz und auch als Kirchengesetz festgelegt. Da die von der Kurie ausgestellte Urkunde den Namen Heinrichs enthält, wurde später hinterhältig behauptet, die Zugeständnisse seien nur ihm persönlich gemacht worden. Jedenfalls aber blieb das Konkordat in Geltung. Es war aufgezwungen, dem Kaisertum durch den Partikularismus der Fürsten die erste und eine schwere Bresche in das ottonische System, nachdem schon die Papstwahlordnung eine Erschütterung gebracht hatte. In Zukunft wird alles auf die Persönlichkeit des Herrschers ankommen. Da aber auch die Kirche ihren Anspruch keineswegs durchgesetzt hatte, konnten die Streitteile immerhin aus dem Kampf mit dem Bewusstsein scheiden, ihr Ansehen gewahrt und ihre Rechte abgegrenzt zu haben, die Kirche ihre Freiheit, das Reich seine Ehre. Heinrich wird durch das Konkordat vom Bann gelöst. Aber trotzdem bleiben die Schwierigkeiten mit dem Mainzer und dem Sachsen. Und wieder zieht der Kaiser infolge der Feindseligkeit Lothars vergeblich gegen die Friesen. Der Sachse kümmert sich um seine Reichspflichten überhaupt nicht. Eigenmächtig setzt er in der Mark Meißen Konrad von Wettin und in der Lausitz Albrecht von Ballenstedt, der später der Bär genannt wird, ein. Der Kaiser rüstet zum Heerzug des Reiches gegen die Sachsen, führt aber, um seinem englischen Schwiegervater zu helfen, die versammelte Heereskraft gegen Frankreich, ohne hier viel Seide zu spinnen. Bald darauf, am 23. Mai 1125, ist er, noch nicht 44 Jahre alt, einem Krebsleiden erlegen. Mit ihm erlischt das Haus der Salier, eben da die Möglichkeit winkt, das englische Reich zu erben. Denn die Kaiserin Mathilde ist nach dem frühen Tod ihres Bruders, der im Kanal bei einem Schiffbruch ertrunken war, die alleinige Erbin des gesamten Normannenbesitzes in England und Frankreich. Die kinderlose Kaiserwitwe hat dann diesen Anspruch auf ihren zweiten Gemahl Gottfried von Arjou, dem Begründer des Hauses Plantagenets, übertragen, und ihr Sohn aus dieser Ehe ist dann wirklich als Heinrich II. König von England geworden. So kommt es nicht zu der Vereinigung von England und Deutschland, die unter dem letzten Salier für kurze Zeit winkte. Sehen wir von der ruchlosen Art ab, in der Heinrich seinem abgekämpften Vater die Krone entriss, so ist er eine erfreuliche Erscheinung unserer Geschichte. Gelehrig für die politische Verwilderung des großen Kampfes und für die Methoden der Kurie, ist er ihr gefährlichster Gegner geworden und konnte, ohne auf seine Herrscherrechte zu verzichten, ihr die Kaiserkrönung abtrotzen. Heinrichs Gestalt wächst noch, wenn wir sehen, wie planmäßig er das zerrüttete Königsgut wieder aufbaute, wie er am Rhein, unterstützt von seinen staufischen Neffen, den westlichen Rand des alten Herzogtums Schwaben durch einen Kranz von Burgen auf den Vogesen sichert. Diese oberrheinische Stellung versuchte er durch seinen zähen Kampf gegen die Friesen auch auf den Niederrhein auszudehnen. Wie sein großartiger rheinischer Gedanke ist auch ein anderes Projekt des Kaisers nicht ausgereift. Er soll die Einführung einer Steuerverfassung für Deutschland nach dem Muster der englisch-normannischen geplant haben. Es ist nicht auszudenken, was ein Gelingen dieser Idee bedeutet hätte. Mit dem Tode dieses Herrschers aber verschwinden alle diese Möglichkeiten. Heinrich ist wie sein Vater unerfüllt im Kampf gestorben. Das Geschlecht der Salier ist erloschen, nachdem es dem Reich vier gewaltige Persönlichkeiten geschenkt. Der erste und der vierte dieser Herrscher sind, jeder in seiner Weise, Menschen aus einem Guss. Der dritte und der vierte Heinrich aber echt tragische Gestalten, ihren Anlagen und ihrem Schicksal nach. Jedoch sie alle haben ihren Namen in das Buch der Geschichte geschrieben.